gib mir alles, was ich brauch, doch ich will mehr. Würde weg wollen, wenn ich hier wär. Sie meinen, ich wär satt, doch ich bin leer. Millionen hier, Millionen da, immerhin her. Mein Herz tief gefroren wie ne irgendwas. Papa lernte mich zu kämpfen, aber gegen was? Alles geht zu schnell, doch ich gebe Gas. Vorbei an Schwanz, Rutscher, ey, ein Ass auf Ayonats. Der Rubel rollt kein Ende in Sicht. Schreib Songs, als wäre es nichts. Den Club voll, klär eine Bitch. Verschwinde durch die Menge ins Licht. Auch ne letzte Zigarette vom Ritz. Bullen machen Selfies, als wären es Kids. Schnappen haben meine Werte gefickt. Sie ist ehrenlos, okay, aber Bruder, wer nicht? Trink, bis mein Herz nicht mehr wehtut. Glas 6 von dem Grey Goose. Flieg weg, selbe Umgebung. Der Planet ist zu klein. Trink, trink, bis mein Herz nicht mehr wehtut. Such kein Gespräch, also geh nur. Flieg weg, selbe Umgebung. Die Welt ist zu klein wie zu Neptun. Gib mir alles, was ich brauch, aber ich will gar nichts. Es ist kein Platz mehr auf meiner Party. Auf dieser Welt zu viel Larifari. Millionen hier, Millionen da, Mahaligalli. Distanziert, weil alles schon gesehen von Preisen in den Vitrinen, allerlei von Intrigen. An jeder Ecke fotzen, die was wollen, aber alles gut, sie kriegen das Kotzen vom Erfolg. Sie wollen Brot teilen, aber keine Niederlagen. Meine Brüder hab ich nie verraten. Aus den grauen wurden lila Farben. Keine Ausfahrt mehr von der Siegerstraße. Seit paar Jahren, Bruder, alles Wahnsinn. Auf einmal sind sie Gruseln zweiten Grades. Droppen noch zwei Alben und dann Kamikaze. Und feier bis zum Tag, an dem ich nicht mehr da bin. Trink, bis mein Herz nicht mehr wehtut. Glas 6 für den Grey Goose.